Na, wem kommt dieser Song irgendwie bekannt vor? Hypnosis, genau das ist es. Aus der ehemaligen Italo-Welle-Geschichte. Aber spitzenmäßig gemacht hier. Unendliche Weiten. Endloses Warten. Das Weinen hat ein Ende. Jetzt ist Action angesagt. Okay, cool. Pass auf. Wow, das geht ja voll ab. Countdown läuft. Volle Dröhnung. Action. Und jetzt volles Programm Genuss. Erfrischend. Welcome.

关于一位平凡的女孩，但带着甜美的笑容。 Das war Taiwanesisch. Langsam bin ich hier komplett mit allen Leuten wieder. Ich hatte ja letzte Woche valentinstagsmäßig schwere Probleme mit meiner Family Bundy. Und Bat, hat sich da jetzt was getan bei dir? Oder erzähl mal. Ne? Also ich habe mein Äußeres im Laufe der Jahre sorgfältig zu dem Mädchenschwamm hingestylt, der jetzt vor dir steht. Und mich ansehen heißt mich lieben. Da habe ich aber immer anderes gehört. Wie sieht's denn heute aus? Entschuldige, aber ich habe eine Packung Kondome und eine Tussi, die Frankenstein für sexy hält. Drop into me. Come on, imagine my deepest past. Let yourself drop into me. Come on, drop into me. Come on, drop into me. Come on, drop into me. Das ist schon der erste Song am Mellotracks Nachahmung, ha? Hört man gleich. Jetzt wollen wir mal sehen, ich bin gelandet in Freiburg beim Wojtek. Hallo Wojtek! Ja, hallo! Juhu! So, ich brauche von dir jetzt 5 Interpreten, bitte. Also, das ist RNG. RNG, genau. Dann kommt A Plus. Ja! Backstreet Boys. Yo! Nana. Richtig. Und. Schnell, wie? Daisy. Hast noch was? Daisy. Jay-Z, ja, ich hab's verstanden, ja! Es ist das Tollste, es ist das Tollste. Yeah, yeah, yeah, yeah. Es ist das Tollste, come on, baby. War natürlich viele andere noch mehr drin, aber egal, das ist okay. Yeah, yeah, yeah, yeah. Es ist das Tollste. Er hat gewonnen! Alle anderen legen bitte auf, wir machen natürlich jede Stunde ein Gewinnspiel, ganz klar. Hey. Guten Abend, man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich, der ultimative Horrortrip. Party Time. I can't stop. I can't stop. I can't stop. Stop. Tired up. John B. Norman, I can't stop. Sleep. I'm free as a bird. No more commands. No more voices I've heard. No more spiritual shackles. Awareness of my conscience. Think rational. My feelings for you are eternal. I can't stop. I can't stop. Ja, Lachschmama und vor allem Kelly, nach dem Drama vom Valentinstag wegen Bad, der hat keine Post bekommen, der hat keine Einladung bekommen, nichts, null, ist natürlich jetzt hier ganz dringend was zu tun. Was meinst du, Kelly, ja? Kannst du deinem Bruder ein bisschen helfen? Ja, und er stinkt. Nein, Kelly. Das ist nicht fair, er verwest. Aber er ist halt über das Verfallsdatum hinaus. Aber das ist keine echte Schwester, die muss ich schon sagen. Ne? Oh, das ist ganz schlimm mit den zwei, ja? Als ob du was Besseres zu tun hättest, als deine Freundin unter Wasser zu tauchen, um das Leck zu suchen. Wenigstens hat sie eine Erklärung dafür, warum sie Luft im Kopf hat. Also, wenn ich eine Gummipuppe als Freundin hätte. Besser als nichts, Bud. Ja. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Ihr Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Herzlich willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Hallo, da bin ich wieder. Ey, pass mal auf, ey. Du promisst dir gar nichts auf Haus, ja? Ey, voll Proll, ey. Jetzt mach ich die Mucke hier. Ja. Asseverrat, Lady Tom. Ja, die ist es. Die sind beide heute im Fun Factory in Aachen. Und da versuche ich, die nachher mal in die Leitung zu bekommen, um denen mal ein Gespräch aufzudrängen. Cosmo Nova und Lady Tom stehen hinter den Plattentellern. Spitzenmäßiger Moon Project. Ganz neu. 23:10 Uhr. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Kelly, hallo Blondies. Oh, an Fasching haben die Blondies so derart wieder zugeschlagen. Ich hab's selbst gesehen. Auf jeden Fall komme ich doch gestern bei einer Blondine zu Besuch. Und zurzeit ist es echt nicht mehr ganz so kalt. Komme ich zu dir in die Wohnung, sitzt sie auf dem Heizkörper. Direkt drauf im Schneidersitz. Dann sage ich, sag mal, es ist doch nicht so kalt. Warum sitzt du direkt auf dem Heizkörper? Dann sagt sie, weißt du, der Klempner war gerade da und der hat gesagt, die Heizung leckt. Hallo Leute! Und das nennt ihr alles normal? Das ist der Woody von Aiden. Hört sich so holländisch an, ha? Der war mal bei einer anderen Gruppe dabei. Sequential One hat sich dann selbstständig gemacht und das ist sein Song. Time Now. Oder so? Time Now. Oh, ich habe ja heute noch Karten zu verlosen, nach Schwärmer. Und zwar am kommenden Mittwoch ist RNG live in der Diskothek am Hohen Bruchsal. Oh ja, da haben wir noch Karten. Live zu viert in Show. Sieben Minuten. Age of love. Gleich nachher geht's los mit dem nächsten Gewinnspiel. Ha? Ich sage nur, bei 4 Touchdowns steht der Rekord. Vergiss es. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Of your song.

wieder da. Charlie! Er ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Jetzt liegt Paprika in der Luft. Hey, Charlie. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Charlie, das freut mich aber. Genau, gleich sagen wir da volle Kanne zu hier. Eine Warnung. Die nachfolgende Sendung enthält Material mit pornografischem Inhalt. Schalten Sie bitte lauter. Disco Sensation. New Disco Play. Disco Play. Thank you. spitzenmäßig, ganz neu. Hypnosis war es ganz neu abgemischt. Wir kennen den Song von irgendwo her, ja? Hey, jetzt haben wir den nächsten Song hier. Disco Dip. Disco Dip. Lady Tom. It's a dream. Und Schweizer, zugehört, ich habe jetzt in der Leitung die Lady Tom. Hallo Lady Tom. Hi zusammen. Grüß dich. Hi. Du bist ja heute in Aachen, legst du auf im Fun Factory. Bist du schon dran oder kommst du erst dran? Nee, nach dem Michael, nach dem Cosmonova. Nach dem Cosmonova bist du dran, super. Ja, jetzt meine Frage an dich, wie lange machst du das dann schon? Ja, ich mache das seit 5 Jahren. Aha. Und bereits, ja. Und seit 1,5 Jahren professionell. Aha. Aber nicht nur in der Schweiz, auch bei uns in der Gegend, oder? Genau, so. Überall ein bisschen. Aha. Ich habe das erst mitbekommen, als ich deine CD bekommen habe, die neue, die It's a Dream. Genau. Und da ist man hellhörig geworden, ja? Gut. Super. Und was legst du heute auf so alles? Ja, also sicher mal mein Song und einfach viele andere Trends interpretieren. Was ist mit dem Radiomoderator, der völlig durchdreht? Der war einfach zu lange in der Sonne. Balla, verstehst du? Und bloß nicht widersprechen. Hier noch eine Verkehrsfunkmeldung. Auf der A8 kommt Ihnen wegen starken Regens ein U-Boot entgegen. Bitte schwimmen Sie äußerst rechts. Mama Mia, wie die Zeit vergeht. 0:57 Uhr Nachtschwimmer. So, jetzt kommen erst noch ein paar Faxe. Anja aus Zell. Grüßt. Simone, Stefanie, Maya, Silke, Mira, Katrin, Ramona. Und bei Michael B. möchte sie sich entschuldigen, was gestern passiert ist. Hätte mich zwar auch interessiert, aber es steht nicht da drauf. Schöne Grüße aus Lausitz, steht auf dem nächsten Fax, in das Regenbogenland. Es schreibt euer wahrscheinlich östlichster Hörer in Deutschland. Lausitz. Postleitzahl 03149. Mama Mia. Nächstes ist ein D2-Message. Es grüßt alle. Was steht denn hier? Absender. Da steht nur die Nummer leider. Alf 2000 grüßt mich. Jetzt hier. Kevin von Erlach aus der Schweiz wünscht sich Protect Your Mind. Sascha aus Mainz. Er hat Fasching anscheinend gut überstanden. Dann hat sein Kumpel gefaxt. Wunderbar. Während dem aktuellen ziehe ich mich kurz zurück nach Schwerin. Da bin ich dann. Bleibe da. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Schönste, was es gibt aus der Welt. Ein Freund, bleib immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist der größte Schatz, den es gibt. Mein Freund. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. Ein Wahnsinns-Powerplay. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Hallo Nachtschwimmer. Das macht jeden fertig. Dies ist unsere dunkelste Stunde. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, das bringt mich um. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Oh Mann, Wahnsinn. Totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. Now! Yeah! What I want to do is count down. Like the walk of control. 0, 1, 0, 1, 0. Die neue ATB.

Mellow Tracks, Future Vibes. Das ist für mich die eigentliche Nummer 1 zurzeit in Dance Charts. Und für viele andere auch. Geht nämlich echt voll ab überall in allen Clubs. Aber wie kann eine CD nur so gut sein? Yeah! Yeah. Bewusst zum Schluss drei Gänge zugelegt hier. Ja? Und während den ganzen vier Stunden habe ich nicht erreicht, meinen Freund Bud Bundy zu besänftigen. Bud, wie sieht es mit Frauen aus? Absolute Fehlanzeige. Und wie kann ich dir da helfen, wenn es das Kind, das kann doch nicht so weitergehen. Klar, du verschaffst mir eine Frau, die nicht Nein sagt. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Aber ich meine, das liegt gar nicht an dir. Das liegt an der Erziehung von deinem Vater. Das ist dein Vater schuldig, oder? Das Bundy-Credo. Titten, Titten, jum, jum, jum, Titten, Titten und die Tussi ist dumm. Na bitte, bei der Einstellung. Und ihr wundert euch über meine Probleme mit Frauen. Nein, tun wir nicht. Nein, tun wir nicht. And that. da wünsche ich allen noch ein schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Nächsten Freitag. Da bin ich dann wieder da. Mit diesem komischen, wie heißt er wieder? Sagt dir der Name Al Bundy was? Ja. Pokai, Stadtmeister, 4 Touchdowns in einem Spiel. Ja, ich weiß es. Oh, Freunde, das war das Ende. Beautiful sir, we are happy tonight. Oh, bitte, kann mich nicht jemand erschießen? Gern, Al. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Tschüss nach Schwärmer. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist.